Lektion 7, Hörtext 3. Nur weg hier. Doch was dann? Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Ihr Sigi Schwafel. Willkommen zu unserem Feierabendmagazin Zwischenfrage. Unser heutiges Thema heißt Nur weg hier, doch was dann? Wir wollen über Auswanderung informieren, über Gründe und Hoffnungen, Chancen und Probleme. Wie immer haben wir uns einen Gast ins Studio eingeladen, heute Herrn Rudi Rastlos, der vor 3 Jahren mit seiner Familie nach Australien ausgewandert ist. Und wie immer können Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, anrufen und durch Ihre Fragen und Zwischenfragen die Sendung mitgestalten. Sie erreichen uns unter der Nummer 069 197 25. Nur weg hier, doch was dann? Herr Rastlos, warum wollten Sie denn weg von hier? Warum sind Sie ausgewandert? Nun ja, ich wollte nicht um jeden Preis weg. Es hat sich halt so ergeben. Ich bin Bauingenieur und habe schon mehrmals für meine Firma in Australien gearbeitet. Das Land hat mir auf Anhieb gut gefallen und ich habe schnell Freunde gefunden. Dann wurde mir noch eine Stelle in der Nähe von Sydney angeboten. Ja, und so haben wir halt uns zur Auswanderung entschlossen. Und die Familie? War die gleich einverstanden? Meine Frau war begeistert. In Australien gab es die Möglichkeit, unseren gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Eine eigene Farm mit viel Land. Das gibt es in Mitteleuropa ja kaum noch. Und wenn doch, dann ist es unbezahlbar. Was haben denn die Kinder dazu gesagt? Nun ja, natürlich waren sie anfangs etwas traurig, weil sie ihre Freunde verloren haben. Aber das Leben auf einer Farm mit vielen Tieren, ein Hund, Pferde, das hat sie dann doch überzeugt. Ich habe hier eine Hörerfrage. Zunächst einmal, wie heißen Sie und warum interessiert Sie das Thema Auswanderung? Ja, guten Tag, ich heiße Frieda Flüchtig und komme aus Kassel. Ich bin Krankenschwester, alleinstehend. Und das ganze Leben hier, das gefällt mir eigentlich nicht mehr so. Und jetzt überlege ich schon lange, ob ich nicht nach Australien auswandern soll. Aber irgendwie fehlt mir der Mut. Können Sie uns ein bisschen genauer sagen, was Ihnen hier nicht gefällt? Was erhoffen Sie sich denn von Australien? Also, als Krankenschwester hier, da verdient man ja sehr wenig. Und Aufstiegsmöglichkeiten habe ich auch nicht. Ich habe gehört, das soll in Australien besser sein. Ach, und die Leute hier, die sind alle so unfreundlich und egoistisch. Keiner hat echtes Interesse am anderen, keiner hilft dem anderen. Nun, Herr Rastlos, was meinen Sie? Hat Frau Flüchtig bessere Möglichkeiten in Australien? Und sind die Menschen dort wirklich freundlicher und hilfsbereiter als hier? Also, als Krankenschwester findet sie sicher schnell eine Stelle. Die werden überall gesucht. Aber ob sie dort mehr verdient, weiß ich nicht. Und die Leute, nun ja, am Anfang ist jeder auf sich selbst angewiesen. Da gibt es viele Probleme und wenig Hilfe von anderen. Welche Probleme hatten Sie denn am Anfang? Tja, vor allem natürlich die Sprachschwierigkeiten. Ich konnte zwar schon gut Englisch, aber wenn man dann dort lebt und wirklich alles auf Englisch sagen muss, und dann die finanziellen Probleme. Okay, ich verdiene zwar gut, aber das Leben in Australien ist extrem teuer. Und eine Wohnung oder ein Haus zu finden, ist auch nicht leicht. Nun, so ganz problemlos ist das Auswandern also nicht, auch wenn beruflich alles klappt. Frau Flüchtig, wie haben Sie sich denn über Australien informiert? Waren Sie schon einmal dort? Nein, noch nicht. Aber ich habe mal im Fernsehen einen Filmbericht über Australien gesehen. Der hat mir gut gefallen. Und ich habe an das Konsulat geschrieben und mir Informationsmaterial zuschicken lassen. Ja, danke schön, Frau Flüchtig, und viel Glück. Dies vielleicht einmal als Ratschlag für alle Auswanderungswilligen. Bevor Sie alle Brücken hinter sich abbrechen, informieren Sie sich gründlich über Arbeitsmöglichkeiten, Wohnsituation und Einwanderungsbestimmungen. Die Konsulate geben gerne Auskunft. Und lernen Sie Ihr Wunschland möglichst erst einmal als Tourist kennen, damit Sie nachher nicht enttäuscht sind. Ich habe hier einen weiteren Anrufer, Herrn Norbert Neubeginn aus Mainz, der sich schon fest zur Auswanderung entschlossen hat. Herr Neubeginn, wohin möchten Sie denn auswandern? Und welche Gründe haben Sie für diese Entscheidung? Ich bin arbeitsloser Literaturwissenschaftler für deutsche und amerikanische Literatur und verdiene mein Geld zurzeit als Taxifahrer und mit Übersetzungen. Ich möchte nach Kanada auswandern. Ich habe 2 Semester in Toronto studiert und auch schon mehrmals meinen Urlaub dort verbracht. Kanada hat mich schon immer fasziniert. Die Weite des Landes, die Natur, das raue Klima. Und Taxifahren oder Übersetzungen machen, solche Jobs gibt's doch überall. Dazu muss ich nicht in Deutschland bleiben. Nun, Herr Neubeginn, welche Fragen haben Sie denn an unseren Gast, Herrn Rastlos? Kanada ist zwar nicht Australien, aber Herr Rastlos kann sicher allgemeine Informationen...